Von der Haustür bis zum Schulhof, von der Straße bis zum Abend, von der Krippe bis zum Abi, von der Arbeit bis zur Bank, vom ersten Atemzug bis zum Tod im Kreis von Verwandten renne ich ängstlich durch mein Leben in der Hoffnung, ich werde nicht erkannt als Opfer. Das bin ich, wenn ich anders bin. Die Täter sind Leute, die Opfer ihrer Eltern sind. Ihr Geist ist blind, behangen mit Symbolen. Die Stab sprechen, weißt nicht, warum sie ausholen und dir die Nase brechen. Ich rede von Gangstern oder solche, die es werden möchten. Die wahren Hengste, der fiese Alter von spießigen Töchtern. Das Gesetz sind sie, die Faust ihre exekutieren. Können kaum reden, aber wollen Schwule exekutieren. Ich würde sie gern verbieten, diese nichtsnutzigen Nieten. Am liebsten erschießen oder schmerzvoll die Arme verbiegen. Sie schlagen und treten. Mit Volksmusik erniedrigen oder mit einem Strauß Pyramid ihr Herz befrieden. Leider triffst du sie nie allein, darum sind sie so stark. Wenn ein schwacher Mensch am Boden liegt, treten sie noch grinsen nach. Ob Lobs der Nazi oder grauer Wolf, bekannt als Türke. Beide sind Dreck in meinen Augen, ich könnte sie glatt erwürgen. Willst du wissen, warum sie prügeln, dann rufen sie eilig. Ich wurde angemacht und meine Mutter wurde beleidigt. Sie ist doch heilig, alle anderen Frauen sind Noten. Sei doch nicht so klein, ich meine Schwester fand man natürlich nicht. Gangster, Gangster, bist du bereit? Gangster, Gangster, wann ist es soweit? Gangster, Gangster, ist es mal Zeit, dass du endlich begreifst, du lebst ganz allein. Gangster, Gangster, bist du bereit? Gangster, Gangster, wann ist es soweit? Gangster, Gangster, ist es mal Zeit, dass du endlich begreifst, du bist ganz allein. Stolz sind sie auf ihr Land und stolz auf ihre Opas, sind stolz auf ihre Taten, wollen befreit sein für jede Altlast. Die einen wollen sagen, Juden denken sich den Holocaust nur aus, die anderen machen am liebsten heute noch Kurden den Gar aus. In Gruppen stehen sie rum, pöbeln zur R&B-Mucke. Mittendrin Token aufgemöbelt wie R&B-Noten. Von Menschenwürde sind sie weit entfernt, denken niemals nach, Bildung bleibt ihnen verwehrt. Ich scheiß auf ihre Ehre, genauso wie auf Deutschland und auf alle bunten Fahnen. Diese miesen Heuchler können sich alle über den Haufen fahren. Sie sind geistig verarmt, RTL ist ihre Mutter, Guido Knopf der Vater. Margarine halten sie für Butter, Diddy's Hopes sind ihre Seife und sie gehen ihre Haare. Ob man sie als Säugling fallen ließ, wird man niemals erfahren. Der Schaden in ihrem Kopf ist allerdings nicht zu übersehen. Hoffentlich wird man sie bei der nächsten Arche Noah übersehen. Sie sind meistens weiß, männlich und irgendwie jung, irgendwie auch dämlich. Und was Denk betrifft, aus der Übung, voll mit Vorurteilen und Hass auf andere Wesen. Nur aus Angst, sie sind ihnen auf all den Ebenen unterlegen. Das stimmt auch meistens, denn sie strotzen nicht vor Intelligenz. Sind meistens selber als Minderheit irgendwo ausgegrenzt. Ob arbeitsloser Deutscher oder Türke will sich rächen. Faschismus scheißt auf Pässe und bleibt immer ein Verbrechen. Gangster, Gangster, bist du bereit? Gangster, Gangster, wann ist es so?